Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Geschwister. Mein Name ist Johann Hesse, ich komme aus Verden an der Aller, bin verheiratet mit Tanja, wir haben 4 Kinder und ich arbeite als Geschäftsführer des Gemeindehilfsbundes, ein Werk, das gegründet worden ist von Pastor Heinrich Kemner, der vielleicht im einen oder anderen Begriff ist, Geistliches Rüstzentrum Krelingen. Und das Anliegen des Gemeindehilfsbundes ist es, dass wir in der Kirche, in unseren Gemeinden, Freikirchen, Gemeinschaften das Wort Gottes als Grundlage haben und nicht irgendwelche menschlichen Meinungen und Theorien und Weltanschauungen, sondern dass wirklich allein das Wort Gottes die Herrschaft hat. Und dafür setzt sich der Gemeindehilfsbund ein. Von daher danke ich für die Einladung, freue ich mich, dass ich hier sein darf. Und die Predigt hat heute zum Thema: Komm in die rettende Arche, die Sintflutgeschichte und ihre Bedeutung für uns heute. Hebräer 11, Vers 7 ist die Grundlage. Kann die Erzählung von der Sintflut historisch gemeint sein? So fragt Professor Siegfried Zimmer in einem Vortrag auf worthaus.de. Der Professor meint, wenn man den Sintflutbericht einer Gattungsanalyse unterziehe, dann muss man feststellen, dass der Sintflutbericht gar nicht als historisch verstanden werden will. Es sei so eine Art mythologische Fluterzählung, die uns etwas über die Beziehung zwischen Gott und dem Menschen mitteilen will. Doch was sagt eigentlich die Bibel selbst über die Sintflut und den Bau der Arche? Und vor allem wollen wir heute hören, was das für unser eigenes Leben und unsere eigene Situation zu tun hat. Ich lese Hebräer 11, Vers 7. Durch den Glauben hat Noah Gott geehrt und die Arche gebaut zur Rettung seines Hauses, als er ein göttliches Wort empfing über das, was man noch nicht sah. Durch den Glauben sprach er der Welt das Urteil und hat ererbt die Gerechtigkeit, die durch den Glauben kommt. 4 Punkte habe ich heute Morgen mitgebracht. Der erste: Noahs Arche, nicht Mythos, sondern Tatsachenbericht. Das zweite: Noahs Arche, die Warnung vor dem Weltgericht. Das dritte: Noahs Arche, der Bau des rettenden Schiffes. Und das vierte: Noahs Arche, der rettende Glaube und die Wiederkunft Christi. Zuerst einmal Noahs Arche, nicht Mythos, sondern Tatsachenbericht. Also ich sage das hier gleich vorneweg und frei heraus. Ich glaube und kann Ihnen das auch mit fester Gewissheit sagen, es ist wirklich so passiert. Es ist kein Märchen und kein Mythos. Und die Bibel sieht das absolut genauso, dass es eben tatsächlich passiert ist, dass wir es hier mit wirklicher Geschichte zu tun haben. Allein die Einordnung dieses kleinen Verses 7, den wir eben gehört haben, in diese Wolke der Zeugen, so wird das 11. Kapitel ja auch genannt, da ist von der Wolke der Zeugen die Rede, lauter Glaubenshelden, die aus dem Glauben heraus gehandelt haben und Gottes Eingreifen in ihrem ganz persönlichen, tatsächlichen Leben erlebt haben. So, und alle diese Glaubenszeugen mit dem, was sie erlebt haben, sind tatsächliche Personen, und die Ereignisse, die sie erlebt haben, sind natürlich auch tatsächliche Ereignisse. Denn nur darum sind sie ja Glaubensvorbilder, weil sie auf die Stimme Gottes gehört haben in ihrem Leben und gehandelt haben und Gott dann eingegriffen hat. Wenn das alles nur Mythologie wäre, ja, dann macht das Ganze keinen Sinn. Dann brauche ich das nicht in irgendein Buch schreiben, dann brauche ich das auch nicht zu glauben und dann brauchen wir uns hier auch nicht zu versammeln, um einen Gott anzubeten, der uns Märchengeschichten erzählt. Das brauchen wir dann nicht. Dann können wir nach Hause gehen. Und von daher ist die Einordnung in die Wolke der Zeugen schon ein Hinweis darauf, hier geht es um Tatsachen, um Fakten. Die Bibel selbst will nicht die Sintflut und den Bau der Arche als Mythologie verstanden wissen. Das Zweite, Gott selber spricht von Noah als von einer tatsächlichen historischen Person. Zum Beispiel Hesekiel 14, Vers 14. Wenn dann diese drei Männer im Lande wären, Noah, Daniel und Hiob, so würden sie durch ihre Gerechtigkeit allein ihr Leben retten, spricht Gott der Herr. Also hier redet Gott selbst und sagt, Noah, wenn er im Lande wäre, dann. So wie Daniel und so wie Hiob. Oder Jesus. Hören wir, wie Jesus selber Noah und die Sintflut einordnet und versteht. Matthäus 24, Vers 38. Denn wie sie waren in den Tagen vor der Sintflut, sie aßen, sie tranken, sie heirateten und ließen heiraten, bis an den Tag, an dem Noah in die Arche hineinging. Und da zieht er die Parallele zur letzten Zeit, kurz bevor er wiederkommt und sagt, die Leute werden in der letzten Zeit genauso sein wie zur Zeit Noahs. Als sie lebten, aßen, tranken, heirateten und ihr Leben lebten und es nicht beachteten und dann ging Noah in die Arche und dann ging es los. Das heißt, Jesus geht selbstverständlich davon aus, dass es sich hier um historische Ereignisse handelt. Die modernen Theologen und die moderne Theologie hält die Noah und Arche und Sintflutgeschichte weitgehend, also ich würde mal sagen, wahrscheinlich zu 98% für eine nicht tatsächliche Geschichte, für eine Märchengeschichte, für eine mythologische Geschichte. Und wir müssen uns als Christen entscheiden, wie verstehen wir denn überhaupt die Bibel? Was ist das hier für ein Buch? Ist hier von Wahrheit die Rede oder sind hier lauter Märchen zur persönlichen Erbauung aufgeschrieben? Und wir müssen die Entscheidung treffen, lesen wir die Bibel mit nach dem Maßstab und mit der Brille der Vernunft und der historischen Wahrscheinlichkeit und der empirischen Wissenschaft oder lesen wir sie im Glauben daran, dass das, was hier ist, offenbartes Wort Gottes ist, dass Gott selber hier redet und uns die Wahrheit auch über das Vergangene aufgeschrieben hat. Apostelgeschichte 24, 14 lesen wir ein wichtiges Wort des Paulus, dass er vor dem römischen Statthalter Felix in Caesarea bei seinem Prozess dort ausgesagt hat. Da sagt er, das bekenne ich dir aber, dass ich nach dem Weg, den sie eine Sekte nennen, dem Gott meiner Väter so diene, dass ich allem glaube, was geschrieben steht, im Gesetz und in den Propheten. Die Noah-Geschichte steht im Gesetz und in den Propheten. Und Paulus sagt, ich glaube das alles. Und verlasse mich darauf. Das sind die innerbiblischen Zusammenhänge, die uns zeigen, das, was da beschrieben ist, ist auch wirklich so geschehen. Das Interessante ist aber, wenn man genau hinschaut, dann haben wir auch eine ganze Reihe außerbiblische Hinweise, die deutlich machen, dass die Sintflut sehr wohl geschehen ist. Zum Beispiel ist die Geschichte der Sintflut selbst auf dem ganzen Globus verbreitet. Sie findet sich in den Sagenschätzen aller Kulturen als ein Erinnerungsgut. Mythologisch verfremdet, ja. Das heißt, man hat da auf einmal ganz viele Götter. Man hat irgendwelche anderen Personen, die nicht Noah heißen, sondern Utnapishti oder so. Man hat aber ein Schiff. Man hat eine gewaltige Flut. Man hat Tiere, die paarweise in die Arche, also in das Schiff gehen. Arche Noah heißt sie dann ja nicht. Das heißt, man hat dieselben Grundelemente der Sintflutgeschichte in den Sagenschätzen der Indianer, bei den Chinesen, in Südamerika. Man hat es sowieso im Sagenschatz Mesopotamiens. Man findet es auf den alten Keilschrifttafeln, die in Berlin im Pergamonmuseum liegen. Da kann man auf einmal nachlesen, da hat es ein Schiff gegeben und da hat es einen Mann gegeben, der gerettet wurde und da hat es eine Strafe gegeben für die Sünde der Menschen. Das heißt, da steht da alles drin. Allerdings mythologisch verfremdet. Die Bibel gibt uns den Originalbericht, weil Gott selber gehandelt hat, weil Gott selber weiß, wie es gewesen ist. Wenn man es liest, merkt man, dass es ohne alle mythologische Verfremdung ist. Es will als historischer Bericht verstanden wissen oder verstanden werden. Also wir haben eine globale Verbreitung der Sinnflutgeschichte in den Völkern der Welt. Es ist eingebrannt in das kollektive Gedächtnis der Menschheit. Ja, warum denn? Wie kommt das? Weil die Menschen eine Urerinnerung haben, die sie weitergegeben haben. Und dann gibt es als nächstes auch geologische Spuren der Sintflut. Überall auf der Welt, wenn man Reisen macht, dann kriegt man das mit, gibt es Spuren gewaltiger Wasserkräfte, die auf die Oberfläche der Erde ausgewirkt haben. Ich möchte ein Beispiel vorlesen aus dem Spiegel, dem Nachrichtenmagazin, in einer älteren Ausgabe. Da heißt es, Zitat, ein deutscher Forscher hat unweit von Tübingen Spuren einer womöglich mehrere tausend Meter hohen Riesenwelle entdeckt, deren Ausläufer vor rund 200 Millionen Jahren um die Erde schwappten. Hinweise auf die urzeitliche Katastrophe fand der Geowissenschaftler Michael Montanari in einer 20 bis 30 Zentimeter starken Gesteinsschicht. Der Spiegelbericht berichtet von der Vernichtung von 3/4 aller lebenden Tierarten. Die Wasserwand, man höre noch mal, mehrere tausend Meter hoch. Das steht im Spiegel. Die Wasserwand habe alles Leben mit sich gerissen. Und da ist von einer apokalyptischen Woge die Rede, die eine Ökokatastrophe nach sich zog. Man schaue sich mal das Naturwunder Grand Canyon an. Das kann nicht über Millionen von Jahren langsam in das Gestein hineingefressen worden sein, sondern da haben gewaltige Kräfte gewirkt, um solch einen Canyon aufzureißen. Oder man schaut die gewaltigen Sedimentablagerungen überall auf dem Globus an. Material mit solchen Ausmaßen, das nur durch große Wassermassen transportiert worden sein kann. Und dann immer wieder Einschlüsse von Dinosaurier, Friedhöfen, Tiere über Tiere, die plötzlich verschüttet worden sind und dadurch überhaupt fossiliert werden konnten. Also da gibt es auch gute Bücher dazu. Ich möchte das ja hier nur kurz anreißen. Sintflut und Geologie, Schritte zu einer biblisch-urgeschichtlichen Geologie, gibt es zum Beispiel im Hensler Verlag, wo man so etwas mal etwas genauer erforschen kann. Sehr spannend. Und dann ist es interessant, dass die Wissenschaft herausgefunden hat, dass wir alle von einem Urpaar abstammen. Man spricht in der Wissenschaft von der mitochondrialen Eva und dem mitochondrialen Adam. Also selbst die Wissenschaft kann über Genetik zurückverfolgen, dass wir auf ein Urpaar zurückgehen. Und das hat man auch für die Tierwelt herausgefunden. In einer bahnbrechenden genetischen Studie kamen Wissenschaftler der Rockefeller University in New York und des Biozentrums der Universität Basel in der Schweiz zu dem Schluss, dass jeder einzelne heute lebende Mensch und mehr als 90% aller Tierarten jeweils von nur einem einzigen Paar abstammen. Wir denken an die, natürlich an den Schöpfungsbericht, aber eben auch an die Arche, ja, wo wir dann diese wenigen Menschen haben, nicht Adam und Eva, sondern Noah und seine Frau, die dann sozusagen das Urpaar sind, ihre Kinder und dann die Welt, die danach kam und dasselbe eben oder ähnlich eben mit den Tieren. Also wir können kurz zusammenfassen, wir haben es in der Bibel nicht mit einem Mythos zu tun, sondern mit einem Tatsachenbericht. Und wir haben weltweit und in der Menschheitsgeschichte viele Hinweise auf diese Flut. Nur man will das heute nicht mehr glauben und wissen. Weil wenn man das glauben und vertreten würde, dann müsste man anerkennen, dass dieses Buch wahr ist. Und das hat Auswirkungen auf mein persönliches Leben. Sobald ich anerkenne, dass hier der lebendige Gott spricht, hat das etwas mit mir zu tun und dann muss ich mein Leben verändern. Das ist das Erste. Das Zweite, Noahs Arche, die Warnung vor dem Weltgericht. Wir hören nochmal auf Vers 7. Durch Glauben baute Noah, als er eine göttliche Weisung empfangen hatte, über die Dinge, die man noch nicht sah. Von Gottesfurcht bewegt eine Arche zur Rettung seines Hauses. Durch ihn verurteilte er die Welt und wurde ein Erbe der Gerechtigkeit aufgrund des Glaubens. Noah sah Dinge, die man noch nicht sehen konnte. Oder er wusste Dinge, die man noch nicht sehen konnte. Was wusste er denn? Was sah er denn? Ja, er wusste von Gott und er hatte es durch ein Wort empfangen. Gott hatte gesagt, das Ende allen Fleisches, also das Ende aller Menschheit, aller Menschen, ist bei mir beschlossen, denn die Erde ist voller Frevel von ihnen und siehe, ich will sie verderben mit der Erde. So kann man es nachlesen in 1. Mose 6, Vers 13 und 1. Mose 6, 5 bis 7 lese ich auch vor. Als aber der Herr sah, dass der Menschen Bosheit groß war auf Erden, alles Dichten und Trachten ihres Herzen nur böse war immer da, da reute es ihn, dass er die Menschen gemacht hatte auf Erden und es bekümmerte ihn in seinem Herzen und er sprach, ich will die Menschen, die ich geschaffen habe, vertilgen von der Erde, vom Menschen an bis zum Vieh und bis zum Gewürm und bis zu den Vögeln unter dem Himmel, denn es reut mich, dass ich sie gemacht habe. Das sind heftige Worte. Gott reut es, dass er den Menschen gemacht hat, weil der Mensch so böse ist, dass Gott sagt, diese Menschheit vernichte ich. Und er sagt dann, denn siehe, ich will eine Sintflut kommen lassen auf Erden zu verderben. Alles Fleisch, darin Odem des Lebens ist, unter dem Himmel, alles, was auf Erden ist, soll untergehen. 1. Mose 6, Vers 17. Das sind die Dinge, die Noah wusste und die Gott ihm offenbart hatte und auf die hin er handelte. Er wusste, Gott wird die Welt richten, und zwar die ganze Welt. Den Menschen und die Tiere, weil der Mensch als Krone der Schöpfung, wenn der Mensch gerichtet wird, dann wird alles in der Schöpfung gerichtet. Wenn der Mensch sterben muss, dann müssen auch die Tiere sterben. Die Vergänglichkeit der Schöpfung, ich bin jetzt auf der Fahrt hierher an einigen toten Igeln vorbeigefahren. Ja, das tut einem leid, die armen Tiere werden von den Autos einfach überfahren. Ja, warum müssen die sterben? Weil wir Menschen gesündigt haben. Das hängt an uns. Und so auch das Sintflutgericht. Es ist eine Folge des totalen Abfalls von Gott. Die Welt muss so böse gewesen sein damals. Voller Brutalität, voller Grausamkeit, voller Hass, voller Okkultismus, voller Götzendienst und Unzucht. Muss eine schreckliche Welt gewesen sein, so schlimm, dass Gott es nicht mehr ausgehalten hat und sie verurteilt hat. Aber ihr Lieben, das ist ein Spiegelbild unserer selbst. So sind wir. So sieht Gott auf die Erde und sieht, dass es nicht anders ist heute. Das ist das Urteil Gottes über diese Welt. Sie muss gerichtet werden, weil wir Sünder sind. Das ist hart, aber wir müssen auch mal die harten Dinge hören. Und es ist vor allem wahr, weil Gott es uns sagt. Aber, und das ist das Schöne bei Gott, er ist nicht nur Richter, sondern er ist auch Retter. Und deshalb hören wir als Drittes Noahs Arche und der Bau des rettenden Schiffes. Der Bau des rettenden Schiffes. Wir hören noch einmal Vers 7. Durch Glauben baute Noah, als er eine göttliche Weisung empfangen hatte über die Dinge, die man noch nicht sah, von Gottesfurcht bewegt, eine Arche zur Rettung seines Hauses. In 1. Mose 6, 14 lesen wir das etwas ausführlicher. Mache dir einen Kasten von Tannenholz, mache Kammern darin, verpiche ihn mit Pech innen und außen, mache ihn so, 300 Ellen sei die Länge, 50 Ellen die Breite, 30 Ellen die Höhe. Ein Fenster sollst du für den Kasten machen, oben an, eine Elle groß. Die Tür sollst du mitten in seine Seite setzen und er soll drei Stockwerke haben, eines unten, das zweite in der Mitte, das dritte oben. Der hebräische Begriff Teva wird im Lateinischen übersetzt mit Arka und das ist das Wort für Kasten im Lateinischen und da kommt unser Begriff Arche her, also aus dem Lateinischen Arka. Gott gibt genau vor, wie das Schiff gebaut werden soll, welche Materialien verwendet werden sollen, wie es konstruiert werden soll, wie viel Decks es haben soll. Und Professor Werner Gitt hat in seinem Aufsatz das sonderbarste Schiff der Weltgeschichte ausgerechnet, sehr kompliziert, ich habe mir das alles angeguckt, das ist wahnsinnig kompliziert gerechnet, aber er kommt zu dem Ergebnis, dass hier die allerbesten Verhältnisse bestehen, und zwar bei den wichtigsten Konstruktionsmerkmalen hohe Schwimmstabilität bei gleichzeitig sparsamstem Materialeinsatz. Da wurden die bestmöglichen Abmessungen gewählt und für ihn ein Hinweis auf das Wirken Gottes, der selber die Ausmaße der Arche angibt. Wenn man konservativ rechnet, dann sind das in der Länge 135 Meter, in der Breite 22,5 Meter und in der Höhe 13,5 Meter. Noah tat alles, was ihm Gott gebot. Er hatte das Wort gehört, er hatte die Warnung gehört vor dem Weltgericht und er hat auch den Rettungsplan verstanden, bau dieses Schiff. Jetzt müssen wir uns das mal vorstellen, in einer Welt, die völlig heil war von der Natur her, wird auf einmal auf der grünen Wiese gewissermaßen ein riesiges Schiff gebaut. Auf dem Trockenen. Und da baut da dieser Mann über einen langen, langen Zeitraum, der in der Bibel nicht angegeben ist, aber es muss sehr lange gedauert haben, zusammen mit seinen Söhnen dieses gewaltige Schiff. Und es wächst und es wächst und es wächst und es wächst. Und wir können uns vorstellen, wie die Leute gespottet haben über diesen Mann, der auf der grünen Wiese ein riesiges Schiff baut. Mann, bist du durchgeknallt? Was machst du da? Du bist doch verrückt. Was baust du dieses riesige Schiff? Und Noah wird gesagt haben, warum er das baut. Aber die Leute haben ihm einen Vogel gezeigt und haben gesagt, du bist durchgedreht. Du musst in die Klapsmühle gesteckt werden. Entschuldigung, dass ich das so sage. Ja, aber irgendwas in die Richtung. Die werden den einfach verspottet haben. Noah hatte keine Beweise. Aber er hatte ein Wort Gottes und er hatte Glauben. Und das bewegte ihn und das veranlasste ihn, dieses Schiff zu bauen. Wer sich die Frage stellt, wie denn die Tiere alle in die Arche passen, wir haben nicht Zeit, das jetzt alles zu erläutern, aber da gibt es im Internet eine gute kleine Veröffentlichung, passten alle Tiere in die Arche Noah, der Studiengemeinschaft Wort und Wissen. Ich empfehle Ihnen, sowas mal anzugucken, durchzulesen, sich darüber Gedanken zu machen, das mal, die Argumente mal zu hören, weil so ein Argument ist so schnell gesagt, ach, die passen da doch alle gar nicht rein. Und das bringt einen sofort ins Schleudern, weil man das noch nicht durchdacht hat. Aber dass es darauf logische Antworten gibt, die schlüssig sind, die nachvollziehbar sind. Und diese Mühe sollten wir uns als Christen machen. Und das sind wir unseren Mitmenschen auch schuldig, dass wir ihnen nicht einfach nur sagen, das ist aber wahr, das muss aber wahr sein und das kann gar nicht anders als wahr sein, sondern bitte bringen wir auch Argumente. Und diese kleine Publikation, die bringt solche Argumente, wie das tatsächlich passiert sein kann, dass alle Tiere in die Arche passen, also alle, die gerettet werden sollten und dass alle heutigen lebenden Tiere von diesen Archetieren abstammen. Das scheint erstmal wunderbar, tatsächlich wunderbar, ist natürlich auch ein Wunder, aber dass es auch logisch nachvollziehbar ist, da muss man sich etwas die Mühe machen und dann mal etwas lesen. Also wie gesagt, im Internet auf der Seite von der Studiengemeinschaft Wort und Wissen passten alle Tiere in die Arche Noah. Jetzt kommen wir zum vierten und zum Entscheidenden, weil jetzt kommen wir zu uns und wir kommen in unsere Zeit hinein. Noahs Arche, der rettende Glaube und die Wiederkunft Christi. Das Neue Testament macht unmissverständlich klar und die Bibel als Ganzes, dass diese Dinge tatsächlich geschehen sind und dass sie eine warnende und eine rettende Botschaft beinhalten für die Menschheit heute. Jesus hat gesagt, dass er wiederkommen wird mit Macht und mit Herrlichkeit. Und auch wenn wir heute in einer Zeit leben, wo wir zu unseren Nachbarn gehen können und wir können in unsere Städte gehen und mit den Menschen ins Gespräch kommen, und wenn wir sie fragen, glauben Sie, dass Jesus Christus wiederkommen wird? Derselbe Jesus, der vor 2000 Jahren am Kreuz gehangen hat, dass der einmal sichtbar in diese Welt hinein zurückkommen wird, glauben Sie das, dann werden Sie leider die Beobachtung machen, dass 99% der Leute, die Sie auf der Straße ansprechen, und ich mache das, werden Ihnen sagen, Sie glauben das nicht. Die Leute glauben das einfach nicht mehr. Und selbst wenn Sie Theologen fragen, die sagen Ihnen, ich zitiere hier einen ganz bekannten Theologen, die Vorstellung des mit den Wolken wiederkommenden Christus hat sich ein für alle Mal erledigt. Das sind die Erkenntnisse der modernen Theologie. Kommt nicht zurück. Und ich sage Ihnen das, Jesus kommt wieder. Mit Macht und mit Herrlichkeit kommt er wieder. So wie er gegangen ist, wird er von oben wiederkommen. Mit den Wolken. Wir lesen in Matthäus 25, Abvers 31, wenn aber der Menschensohn kommen wird in seiner Herrlichkeit und alle Engel mit ihm, dann wird er sich setzen auf den Thron seiner Herrlichkeit und alle Völker werden vor ihm versammelt werden und er wird sie voneinander scheiden, wie ein Hirt die Schafe von den Böcken scheidet und wird die Schafe zu seiner Rechten stellen und die Böcke zu seiner Linken. Und sie werden hingehen, diese zur ewigen Strafe, aber die Gerechten in das ewige Leben. Jesus kommt wieder. Und dann wird es ein Gericht geben. Und dieses Gericht ist ernst. Das heißt, das, was damals in der Sintflut geschehen ist, das war schon ernst genug. Aber das, was passiert, wenn Jesus wiederkommt, ist noch viel ernster. Weil dann wird er scheiden, die einen zur Linken, die anderen zur Rechten. Und die einen gehen zum ewigen Leben und die anderen gehen zur ewigen Strafe. Und das ist schlimmer, als in einer Flut zu ertrinken. Das heißt, die Sintflut ist eine Warnung an uns Menschen, doch aufzuwachen und daran zu denken, dass wir uns eines Tages verantworten müssen vor unserem Richter. Und Jesus zieht die Parallele ganz direkt von der Sintflut in unsere Zeit kurz vor seiner Wiederkunft. Er sagt, von dem Tage aber und von der Stunde weiß niemand, auch die Engel im Himmel nicht, auch der Sohn nicht, sondern allein der Vater. Und das habe ich jetzt ja vorhin schon gelesen, aber ich lese es nochmal. Denn wie es in den Tagen Noahs war, so wird es sein beim Kommen des Menschensohns. Denn wie sie waren in den Tagen vor der Sintflut, sie aßen, sie tranken, sie heirateten und ließen heiraten bis an den Tag, an dem Noah in die Arche hineinging. Und sie beachteten es nicht, bis die Sintflut kam und raffte sie alle dahin. So wird es auch sein beim Kommen des Menschensohns. Dann werden zwei auf dem Felde sein, der eine wird angenommen, der andere wird preisgegeben. Zwei Frauen werden mahlen mit der Mühle, die eine wird angenommen, die andere wird preisgegeben. Darum wachet, denn ihr wisst nicht, an welchem Tag euer Herr kommt. Jesus zieht hier die Parallele und sagt, das, was damals vor dem hineingehen in die Arche war, wie die Menschen das missachtet haben, wie sie gespottet haben, gesagt, da wird nichts kommen, da kommt keine Sintflut, du hast dein Schiff umsonst gebaut. Das ist heute genauso. Die Leute sagen, da kommt kein Jesus wieder. Man muss keinen Richter fürchten. Es gibt keinen Gott und kein Weltgericht. Sprechen wir mit den Leuten, dann wissen wir es. Und vielleicht haben wir selber früher mal so geglaubt. Ich habe selber früher so geglaubt. Ich habe nicht geglaubt, dass ich mich einmal vor einem Richter verantworten muss. Heute, Gott sei Dank, weiß ich's, weil Gott gnädig mit mir gewesen ist, mir die Augen geöffnet hat. Aber wir sind blind und die Menschen um uns herum sind blind und sehen nicht, dass das Gericht vor der Tür steht. Der Sintflutbericht warnt uns vor dem Weltgericht. 8 Menschen stiegen damals in die Arche. Sie glaubten, dass das Gericht kam. Und das Gericht kam. Die Arche ruft uns aber auch zum rettenden Glauben an Jesus Christus. Und das ist ja das Schöne, dass der Gott, den wir haben, der Schöpfer des Himmels und der Erde, eben nicht nur der Richter ist, sondern auch der Retter ist. Und es eben nicht will, dass die Menschen verloren gehen. Und deswegen lässt er den Noah dieses Schiff bauen. Und deswegen gehen die in die Arche hinein und er rettet sie durch die Flut hindurch. Und so will er es heute auch mit uns machen. Die Arche Noah ist eine Einladung zu Jesus Christus. Komm zu Jesus Christus. Wenn du bei ihm bist, dann hast du die Rettungsarche gefunden. In 2. Petrus 3,11, da wird auch durch Petrus diese Verbindung zwischen der Sintflut, der Arche Noah und der Rettung der Menschen vor dem Gericht, wird das in Verbindung gebracht. Da heißt es, 2. Petrus 3, Vers 11, der Herr verzögert nicht die Verheißung seines Kommens, wie es einige für eine Verzögerung halten, sondern er hat Geduld mit euch und will nicht, dass jemand verloren werde, sondern dass jedermann zur Buße, also zur Umkehr finde. Das heißt, Gott will, dass die Menschen ihre Sünden erkennen, bekennen und sich bei Jesus Christus Vergebung der Sünden holen. Und jetzt frage ich Sie ganz direkt, was haben Sie mitgebracht? Vielleicht geht Ihnen das ja auf in diesem Gottesdienst. In meinem Leben sind Sünden und die sind nicht in Ordnung und mit denen kann ich im Gericht Gottes nicht bestehen. Dann ruft Jesus Sie jetzt mit dieser Predigt zur Buße, zur Umkehr und sagt, dann bekenne deine Schuld. Bekenne es Jesus Christus. Deswegen ist er am Kreuz gestorben für meine, für ihre, für deine Schuld. Kehren wir um. Komm in die rettende Arche zu Jesus Christus, indem du zu Gott umkehrst. Komm in die rettende Arche, das ist das Zweite, indem du an Jesus Christus glaubst. Römer 10, 9 bis 10. Denn wenn du mit deinem Munde bekennst, dass Jesus der Herr ist und glaubst in deinem Herzen, dass ihn Gott von den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Also so wie Noah in die Arche ging und so gerettet wurde, so verlässt du dich darauf, dass Jesus für deine Sünde gekreuzigt wurde und von Gott, von den Toten auferweckt wurde, damit du durch die Verbindung mit ihm ewig leben kannst. Das ist die Parallele. Und Gott möchte, dass du durch den Glauben an Jesus gerettet wirst, so wie Noah damals durch den Gang in die Arche gerettet wurde. Und das Dritte, komm in die rettende Arche, indem du heilig und vorbereitet lebst. Wie gestaltest du dein Leben? Noch einmal 2. Petrus 3, 10 bis 12. Wieder mit der Parallele zur Sintflut. Es wird aber des Herrn Tag kommen wie ein Dieb, so wie damals die Sintflut. Dann werden die Himmel zergehen mit großem Krachen, die Elemente aber werden vor Hitze schmelzen und die Erde und die Werke, die darauf sind, werden nicht mehr zu finden sein. Also es wird wieder alles untergehen in einem gewaltigen Gericht. Diesmal nicht mit Wasser, sondern im Feuer des Gerichts am Ende, wenn Jesus wiederkommt. Wenn nun das alles so zergehen wird, wie müsst ihr, jetzt sind wir gemeint, jetzt, wie müsst ihr dann dastehen in heiligem Wandel und frommen Wesen, die ihr das Kommen des Tages Gottes erwartet und ihm entgegeneilt, wenn die Himmel vom Feuer zergehen und die Elemente vor Hitze zerschmelzen? Bereiten wir uns auf den Tag der Wiederkunft vor? Leben wir vorbereitet? Leben wir in einer engen Beziehung mit Jesus Christus? Leben wir nach den Maßstäben dieses Buches? Und das bedeutet, vorbereitet leben und den Tag seiner Ankunft zu erwarten. Wenn Noah, der Prediger der Gerechtigkeit, heute leben würde, dann wäre genau das seine Botschaft. Kehr um zu Gott. Bekenne deine Sünden. Glaube an Jesus Christus, den gekreuzigten und auferstandenen Herrn und Heiland. Und lebe heilig und vorbereitet auf den Tag seiner Ankunft. Dann sind wir in der rettenden Arche bei Jesus Christus angekommen. Und dann brauchen wir das Weltgericht nicht fürchten. Dann brauchen wir keine Angst zu haben vor dem Tag der Wiederkunft, sondern es ist ein Tag der Freude, auf den wir zugehen dürfen. Jesus kommt tatsächlich wieder. Und wenn Sie jetzt gleich nach dem Gottesdienst auseinandergehen, dann möchte ich Sie bitten, dass diese Vorfreude mit Ihnen geht. Ja, dass es in Ihrem Herzen groß wird. Jesus kommt wieder. Und darauf freue ich mich, weil Jesus mein Herr ist. Und lassen Sie das auch mit sich gehen, dass Sie das weitersagen, dass Sie das nicht für sich behalten. Ich fand es sehr schön, als wir anfangs hier zusammen kamen, da haben wir gebetet, da vorne in dem kleinen Raum, und es wurde ausdrücklich gesagt, wir müssen um Erweckung beten, auch für unsere Umgebung hier, für unseren Ort. Und das heißt doch, dass die Menschen auch gewarnt werden vor dem Gericht. Ja, warum soll ich denn überhaupt an Jesus glauben? Was hat das überhaupt für einen Sinn mit dem Kreuz? Warum musste da einer sterben für mich? Ja, weil es um eine ganz ernste Geschichte geht. Es geht darum, ob ich im Weltgericht bestehen kann oder nicht. Das ist nicht irgendein Spaziergang, sondern es ist ernst. Und das müssen doch unsere Mitmenschen noch erfahren. Und wenn es ihnen keiner sagt, wie sollen sie es wissen? Und wer kann es ihnen denn sagen? Außer die, die es auch noch wirklich glauben. Und jetzt sind wir gefragt. Und da möchte ich Sie einfach ermutigen und ermuntern, mit diesen Dingen im Herzen in die Woche zu gehen. Und wo es Ihnen Gott schenkt, beten Sie dafür, das auch weiterzusagen, um die Menschen zu warnen und sie in die rettende Arche hineinzurufen. Gott segne Sie dabei. Amen.